A11. Hören Sie drei weitere Anrufe. Notieren Sie. Für wann sind die Reservierungen? Wie sind die Antworten? Warum? Dialog 1. Wir möchten einen Tisch für heute Abend reservieren. Tut mir leid. Es ist Freitag. Wir sind komplett. Wir haben keinen Tisch mehr frei. Dialog 2. Hätten Sie einen Tisch frei für morgen Mittag? Ich bedauere, sonntags haben wir geschlossen. Dialog 3. Ich möchte einen Tisch für Sonntag um 8:30 reservieren. Auf welchen Namen bitte? Hein. Für zwei Personen bitte. Geht in Ordnung.